Gib mir einen vollen Bauch. Gib mir ein gutes Leben. Gib mir Rechte auf Erden. Wir sind hungrig. Ich und die anderen. Meine 13 Kühe wurden mir mit Gewalt weggenommen. Und die 5 Pferde und die 5 Stiere auch. Mein Hund, der bei mir war, ist mir weggedörrt. Und jetzt stehe ich da mit leeren Händen. Wir, die Namas, sprechen. Aber über was, wie sie uns behandeln werden, weiß ich nicht.